ist das Erbe der Menschheit. Ein gelbes Vermächtnis aus Stahl und Gefühlen aus Stahl. Ausgedacht von Menschen für Menschen. Es wird bleiben, auch wenn Wellen es überspülen. Es wird bleiben durch Wüste und Sonne. Gelb.